und im Eifer der rächende Richter. So löschet im Eifer der rächende Richter der Leuchter des Wortes zur Strafe doch aus. Im Leuchter des Wortes zur Strafe doch aus. So löschet im Eifer der rächende Richter Leuchter des Mordes zu schlafen doch aus. So löschet im Eifer der rächende Richter den Leuchter des Mordes zu schlafen doch aus. O Sünder, du Gräuel verschulden, den Gräuel an heilige Städte erdulden. Ihr machet aus Tempeln ein mörderlich Haus, ein mörderlich Haus. Ihr müsstet, o Sünder, du Gräuel verschulden, den Gräuel an heilige Städte erdulden, ihr machet aus Tempel ein mörderisch Haus, ein mörderisch Haus. So löschet im Eifer die rächende Richter im Eifer, der rächende Richter, so löschet im Eifer, der rächende Richter, im Eifer, der rächende Richter, so löschet im Eifer, der rächende Richter. So löschet im Eifer, der rächende Richter, den Leuchter des Wortes zur Strafe, doch aus dem Leuchte des Wortes zu schlafen doch aus. So löschet im Eifer der rächende Richter den Leuchte des Wortes zu schlafen doch aus. Thank you.